Max-Henning Otte seinen Jahresbericht vorlegen. Zum Wetter, die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute wird es wieder fast überall ein schöner Frühlingstag mit viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 19 Grad mit den höchsten Werten am Rhein. An der Küste und bei länger anhaltendem Nebel Werte um 9 Grad. In der kommenden Nacht erneut klar und gebietsweise leichter Frost. Morgen teils sehr Nebel, teilweise auch bewölkt, später aber wieder oft heiter bis sonnig bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Das waren die Nachrichten. Herzlich willkommen zur Sendung Rock Ola auf Byte FM und zum Rückblick auf vergangene Jahrzehnte. Begrüßt euch recht herzlich Heinz-Jürgen Maaßen. The Battle of the Bands war das, ein Stück von den Turtles, das Titelstück ihrer vierten Studio-LP und dies heute das LP-Highlight der Sendung aus dem November 1968. Wir hörten eingangs schon mal den Titelsong und bevor ich mehr erzähle, hören wir gleich mal ein zweites Stück, The Last Thing I Remember. I believe that I Durch ihren Hit Happy Together waren die Turtles weltweit bekannt geworden. Happy Together war ja nicht nur eine Nummer 1 in den USA, sondern auch in den europäischen Charts zu finden gewesen. Als Produzent für ihr viertes Album konnten sie wieder Chip Douglas gewinnen, der kurz vorher auch noch die Monkees produziert hatte. Die neue Platte war als Konzeptalbum gedacht. Die Band gab vor, dass die verschiedenen Tracks jeweils von einer anderen Band gespielt worden seien, die dann auch in verschiedenen Stilen spielten. Entsprechend vielseitig und unterschiedlich waren die 12 Titel der LP dann auch. Und der nächste könnte auch auf einer Country-Platte zum Beispiel Platz finden. Und danach kommt noch eine Ballade, mit dem damals das Album beendet wurde, Earth Anthem. Aber erstmal geht's weiter mit Chicken Little Was Right. Did you hear what happened to the world today? Somebody came and took it away. Wrapped it up in a wire net, took it away and it ain't back yet. We were waiting, we were watching. Guess we knew it. In a place where dead words lie, underneath the tombstone 10 miles high. We're so pure, heaven knows we're absolutely sure. Never grew up, but now it's dead. What do you suppose the epitaph we're is? We're so safe, so secure, heaven knows we surely must endure. Ihr hört Rockola auf Byte FM. From the sun. So endete damals 1968 die LP Present the Battle of the Bands von den Turtles. Auf die Platte komme ich nochmal zurück gegen Ende der Sendung, aber vorher blicken wir mal in die Singles aus dem November 1968. Fangen wir an mit einer Band, die damals zwischen Klassik und Rock operierte, The Nice. Thank you. Die britische Band The Nice gehörte Ende der 60er Jahre zu den frühen Wegbereitern des Progressive Rock. Ihr Markenzeichen war die Verbindung von Rockmusik mit Motiven und Formen der europäischen Klassik. 1969 nahmen sie eine Bearbeitung des ersten Satzes aus Johann Sebastian Bachs Brandenburgischem Konzert Nummer 3 auf. Grundlage war das Original in G-Dur, das The Nice dann aber ins Rockformat überführten. Mit der Hammond-Orgel von Keith Emerson, Lee Jackson spielte Bass und das Schlagzeug war von Brian Davidson gespielt. Die barocke Herkunft des Stücks blieb zwar erkennbar, wurde jedoch durch Improvisationen, rhythmische Zuspitzungen und vor allem Rock-Elemente erweitert. Keith Emerson setzte bei der Aufnahme die Hammond-Orgel nicht nur melodisch, sondern auch klanglich und rhythmisch ein. Man setzte aber weiterhin auf eine orchestrale Begleitung, wie zu hören war. Die Aufnahme erschien auf ihrem damaligen Album Ars Longa Vita Brevis und gilt als frühes Schlüsselwerk der Classic-Rock-Fusion. Die B-Seite der Single Spiel ich auch war auch auf dem Album zu finden, Happy Freuds. Ihr hört Rock Ola auf Byte FM. heaven's rain falls upon faces of the children who look skyward. Twisting metal through the air, scars and screams so you might know it's pure rain. Seashells whistle, let your mind drift away. Seashells whistle, let yourself hide away. Face coming the frowns, black the lips of command. Torn in the heart, you're playing a part. Courage is so demanding. Loud brass and bands marching through lands. Life that you had is near. Army falls upon the skirts of Mother Earth and then fly skyward. Twisting wings through the air, lift the soul so you might know his fury. Seashells whistle, let your mind drift away. Seashells whistle, let yourself hide away. Dressed in white silver rain, you marry the pains you need in the church of bright steel. A new morning arrives, share the same skies, embroidering a land full of peace. As a memory fades on the edge of a blade, you return, you're sure that you will. From the frame in your head, a smile expands, hang from a thread of glass tears. The Pretty Things waren das mit Private Sorrow von ihrer vierten LP SF Sorrow. Die Band hatte sich ja relativ schnell, also in kurzer Zeit von 1964 bis 67 etwa, von einer harten Rhythm and Blues Band zu einer der interessantesten Psychedelic und Rock Acts der Zeit gewandelt. SF Sorrow war eine Rockoper, also ein Konzeptalbum, und das ist es ja eigentlich wert, demnächst mal hier als LP Highlight der Sendung wieder aufzutauchen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Single Private Sorrow, haben wir gehört, das war die A-Seite, und die B-Seite war auch eine Auskopplung aus der LP Balloon Burning, The Pretty Things. Yeah. Ihr hört die Sendung Rockola auf Byte FM und die beiden Singles, die ich jetzt gerade gespielt habe, die von The Nice und auch die von den Pretty Things gerade, waren in den Charts nicht zu finden. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, gab es denn da überhaupt keine Hits 1968? Doch, doch, die gab's. Zum Beispiel die psychedelisch gewandelte Soul-Truppe The Temptations hatte einen Cloud 9. I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in of a chair beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble, man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time, I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, they say give yourself a chance, son, don't let life pass you by. But the world of reality of a rat race where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world and that ain't no lie. Listen, it ain't even safe no more to walk the streets at night. I'm doing fine on cloud nine. Let me tell you about cloud nine. You can be what you want to be. You ain't got no responsibility. The Temptations, Cloud 9. Es war die erste Single, auf der Dennis Edwards anstelle von David Ruffin als Leadsänger zu hören war. Und es war die erste psychedelische Soul-Nummer des Produzenten Norman Whitfield und brachte Motown den ersten Grammy Award ein. Der Song wurde von Whitfield und dem ehemaligen Motown-Künstler Barrett Strong geschrieben und hatte auch kommerziellen Erfolg. Platz 6 in den US-Pop-Charts, Platz 2 in den R&B-Charts. In England reicht es auch noch für die Top 20. Hierzulande war das Stück allerdings kein Hit für die Charts, wohl doch etwas zu modern, zu neu im Sound. Für die B-Seite griff man auf einen Titel der LP zurück, der an die alten Qualitäten erinnerte. Why Did She Have to Leave? Time, my girl and me, how she changed my life. She was my life, the world to me. For when she left, she took the best of me. Oh, why she have to leave me? Why she have to say no? Oh, I wanna know. I wanna know now. Girl, why don't you come home with me? I've been crying, crying. Now listen. A shadow of a man, that's all I am. Since that girl's been gone, was it me? Oh, what could it be? Only yesterday I was king on a throne. Her whereabouts I wished I knew. I want her to know that without her my life is blue. Now why? She didn't have to go. That girl knew how much I loved her so. Was the light in my world, the one and only girl for me. Ihr hört Rock Ola auf Byte FM und das LP-Highlight der heutigen Sendung ist ja von den Turtles. The Turtles present the Battle of the Bands. Das Line-Up der Gruppe bestand damals aus Howard Kalin, Leadgesang Mark Follman, Leadgesang Al Nichols, Gitarren und alle möglichen Tasteninstrumente, Orgel, Klavier, Moog Synthesizer. Er sang auch, Jim Ponce spielte und sang den Bass und Johnny Barbata war für die Drums und die Perkussion zuständig und er sang ebenfalls. Alle waren am Songwriting beteiligt und gemeinsam für den tollen mehrstimmigen Gesang zuständig. Für Johnny Barbata war das die letzte LP mit der Gruppe. Er wechselte dann zu Crosby, Stills & Nash und dann zu Jefferson Airplane. Die LP brachte der Band keinen nennenswerten kommerziellen Erfolg. Es reichte gerade mal für Platz 128 in den Hot 200 der Billboard LP Charts. Aber zwei Singles konnten ausgekoppelt werden, die dann auch Top 10 Hits in den USA vor allen Dingen waren. Es war Eleanor und dann noch You Showed Me. Zwei wunderbare Songs, die wir jetzt noch hören. You. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. To speak your mind, tell me that you go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Ihr hört Rock Ola auf Byte FM. There's a heaviness to these days, a burden on us. a heavy price to pay. Words left unspoken, there's a heaviness. There's a danger to these days. You can feel it in the air. Evil has come to play. You can feel it everywhere. There's a fear in these days. Shadows in the eyes, and you know. It's the place of truth and lies. There's a danger to these days. Too much rain, the levee's gonna break. Too much strain, the ground's gonna shake. Too much pain, the spirit's gonna break. Something's gotta give. Something's gotta give. Gotta give. Yeah, something's gotta give. Schon vor ein paar Wochen hatte ich die Vorab-Single der neuen CD von Lucinda Williams, World's Gone Wrong, hier in Rockola vorgestellt. Jetzt ist die LP da und wir hörten daraus gerade das Stück Something's Gotta Give. Während ihrer langen Karriere ist Lucinda Williams nie davor zurückgeschreckt, über schwierige, aber reale Themen bissige Songs zu schreiben, etwa auf ihrem Album Good Souls, Better Angels. Und auch auf World's Gone Wrong findet sich eine kritische Betrachtung des Alltags für viele Menschen in den USA. Im gerade gehörten Something's Gotta Give sang sie zusammen mit Britney Spencer ein düsteres Lied über die Atmosphäre im Land, die immer kälter wird. Das Schlechte wird stärker, der gesellschaftliche Zusammenhalt bricht. Ich hatte eigentlich noch ein zweites Stück geplant, aber wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann bleibt dann gar keine Zeit mehr für Michael Lane und dessen neues Album Live Free. Und das hätte ich auch noch ganz gerne vorgestellt. Also ziehe ich das jetzt vor. Und die Songs von ihm klingen wesentlich sanfter als die von Lucinda Williams. Auf den Songs von Live Free geht es Michael Lane darum, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen locker zu nehmen. Liebe, Freiheit und Selbstakzeptanz, aber auch Selbstreflexion, das sind seine Themen. Und wenn ich mich beeile, dann bleibt noch Zeit für ein Stück Our Love und vielleicht noch für ein zweites A Place to Hide, oder ich spiele das zumindest noch an. Ja, denn die Sendung geht wieder mal zu Ende. Hier auf Byte FM geht es jetzt weiter mit dem Stadtporträt. Und wenn ihr die Wiederholung gehört haben solltet am Freitagmorgen, dann kommt jetzt Out of Spectrum mit Oliver Kortals. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Yo, hier ist Tua. Und hört ihr diese Werbung? Nein, weil ByteFM sendet keine. Die kriegen auch